Oxmox präsentiert den Hamburg Band Contest 2010. Das große Finale am 3. September in der Markthalle. 10 Top Newcomer Bands plus Special Guest. Tickets at oxmoxah.de.